Hören Sie mal, was hängen Sie hier noch herum? Haben Sie immer noch nicht mitgekriegt, dass Sie nicht mehr dazugehören? Sie sind draußen, Mann, das muss Ihnen doch inzwischen schon klar geworden sein. Sie haben einen Fehler gemacht, den Sie sich nicht leisten können, und deshalb sind Sie jetzt draußen. Sie ziehen hier nur noch an Drähten, die nirgends mehr hinführen. Ihre Position hat längst schon ein anderer eingenommen. Und gegrüßt werden Sie nur noch von denen, die man nicht informiert hat. Sicher, Ihr Fehler war menschlich verständlich, sogar eher mehr Pech als ein Fehler, aber hier kann man Leute nicht brauchen, die Pech haben, das wissen Sie doch am besten. Ihre Freunde lassen Sie aus dem Spiel. Die werden es Ihnen danken, wenn Sie nicht mit hineingezogen werden von Ihnen. Sicher, Sie können Ihre Anstrengungen verdoppeln, aber wer einmal aus dem Rennen ist, wird nicht mehr gewertet, verstehen Sie das nicht? Sie können die Scharte nicht mehr auswetzen, das hat schon ein anderer gemacht, da ist keine Scharte mehr. Das Werk läuft präzise, aber jetzt ohne Sie. Sie sind jetzt draußen. Sie können jetzt tun, was Sie wollen, es zählt nicht mehr. Was zählt, ist nur der Erfolg, und wie wollen Sie erfolgreich sein, wenn Sie gar nicht mehr mitspielen?